الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. geehrte Brüder und Schwestern im Islam, wer von uns braucht nicht die Vergebung, die Verzeihung, die Barmherzigkeit Allahs, das Paradies Allahs? Wir werden uns inshaAllah ta'ala mit einer wichtigen Unterrichtsreihe beschäftigen, die jeden Muslim und jede Muslima betrifft. Nämlich wir suchen die Wege und die Mittel, Allah subhanahu wa ta'ala's Vergebung und Verzeihung und Barmherzigkeit zu erlangen. Möge Allah azza wa jal uns alle vergeben und unsere Sünden in gute Taten umwandeln und unsere Reue annehmen. Allah tabaraka wa ta'ala sagt im Koran: Ya ayyuhal ladhina amanu, tubu ila Allahi taubatan nasuha. O ihr, die ihr glaubt, bereut bei Allah aufrichtig. Allah fordert die gesamten Menschen auf, zu bereuen. Und ihr Menschen, bereut vor Allah allesamt. Was ist die Tauba, die Reue? Und was ist der Istighfar? Die Tauba, barakallahu fikum, in der Sprache ist Ar-Rujur, kommt von die Rückkehr, oder das Zurückkehren. Und islamisch gesehen, sagen die Gelehrten, ist die Definition folgend, mit ihren Bedingungen. Erstens, die Rückkehr zu Allah und das Abwenden von den früheren oder jetzigen und den späteren Sünden. Zweitens, die tiefe Trauer bzw. das tiefe Bedauern und die Reue, dass man diese Sünde oder die Sünden begangen hat. Drittens, das Ablassen von der Sünde. Sofort, also dass man ablässt von der Sünde. Viertens, die Entschlossenheit, die Sünde nicht mehr zu tun, ab jetzt. Fünftens, jede Pflicht nachzuholen, wo die Reue alleine nicht reicht. Und sechstens, das betrifft die Schöpfung Allahs, die Menschen. Jedes Recht, was ein Mensch dir hat, musst du ihm zurückgeben. Wie zum Beispiel, du hast über jemanden gelästert. Du hast Riba gemacht. Und Riba ist, dass du eine Eigenschaft über diese Person erwähnt hast, die in dieser Person vorhanden ist. Und wenn diese Person das hören würde, würde es ihr nicht gefallen. Beispielsweise, wenn du sagen würdest, dieser Bruder, er isst viel, er trinkt viel. Es kann sein, dass er wirklich diese Eigenschaft hat, aber wenn er das hören würde, der würde das nicht mögen. Also alles, was in einer Person ist und diese Person mag es nicht, damit erwähnt zu werden, ist Riba. Das ist eine große Sünde. Und alles, was man sagt, barakallahu fikum, über eine Person und das ist nicht in ihr vorhanden, ist es Buhtan, es ist Verleugnung, noch eine größere Sünde. Und es gibt verschiedene Arten von Sünden. Und da muss man diese Person um Verzeihung bitten, dass diese Person dir das, was du über sie gesagt hast, dass sie dir das, yani, dir sagt, ich verzeihe dir. Das sollte man normalerweise verlangen. Aber es kann sein, wenn du das dieser Person sagst, entsteht ein noch größerer Schaden. Deswegen sollst du schweigen und diese Person gut erwähnen in der Sitzung, in der du sie schlecht erwähnt hast vor diesen Leuten. Und du solltest Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten. Ebenfalls auch um Vergebung für diese Person. Genauso ist es in anderen Dingen. Zum Beispiel, du hast jemanden sein Recht genommen. Und du hast die Möglichkeit, dieser Person das Recht zukommen zu lassen, dann musst du das, ohne dass ein größerer Schaden entsteht. Zum Beispiel, du hast jemanden Geld geklaut. Allah bewahre. So musst du dieses Geld zurückschicken. Wenn du dieser Person das Geld zurückgeben kannst und du weißt, dadurch entsteht kein größerer Schaden, dann gib es direkt. Wenn du weißt, es entsteht ein großer Schaden, aber du kannst das Geld über einen anderen Weg dieser Person zurückgeben, ohne dass diese Person beispielsweise weiß, dass du diese Person bist, die das Geld genommen hat, dann hast du diese Mittel. Und soll man Allah um Vergebung bitten? Noch eine Bedingung, sagen die Ulama, und man soll gute Taten verrichten. Und die letzte Bedingung, man soll Allah um Vergebung bitten. Man macht Istighfar. طيب. Was ist Al-Istighfar? Al-Istighfar, sagen die Ulama, ist, dass der Diener verdeckt wird. Also die Grundlage davon ist, dass der Diener verdeckt wird und nicht bloßgestellt wird und beschützt bzw. bewahrt wird von dem Übel der Sünden, indem er nicht bestraft wird dafür, طيب, indem Allah ihm nicht straft, sei es in Dunya oder in Akhira, weil die Sünden haben, wa'iyadu billah, Einflüsse. Also man bittet Allah um Verzeihung, indem man sagt Astaghfirullah. Man bittet Allah subhanahu wa ta'ala, dass er einen nicht bloßstellt in Dunya und in Akhira. Und man bittet Allah, dass er einen bewahrt vor dem Übel der Sünden. Und dass er subhanahu wa ta'ala einen nicht deswegen straft und nicht einen dafür belangt. Deswegen sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, Wallahi, إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Wallahi, ich bitte Allah über 70 Mal am Tag um Vergebung und wende mich ihm reuig oder reumütig zu. Subhanallah, er macht über 70 Mal Istighfar und Tauba. Die Überlieferung davor war bei Imam Ahmad, rahimahullahu ta'ala, überliefern ist authentisch. Und die Überlieferung, die jetzt erwähnt wird, ist Barakallahu fikum bei Muslim. Und sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, Ya ayyuhan nas, tubu ila Allahi, fa inni atubu fil yawmi ilayhi mi'ata marra. O ihr Menschen, bereut bei Allah, denn ich bereue jeden Tag 100 Mal bei ihm. Subhanallah. Deswegen hat uns der Gesandte sallallahu alaihi wasallam beigebracht, dass wir bereuen und Allah um Vergebung bitten, indem wir sagen, Astaghfirullah wa atubu ilayh. So hat uns der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam beigebracht, dass wir Astaghfirullah wa atubu ilayh sagen sollen. Wir sollen das mindestens 100 Mal am Tag machen, sagen die Ulama des Islams. Und das hat Früchte. Und es ist sehr, sehr wichtig für uns, dass wir das auch praktizieren. Warum? Weil die Sünden haben Auswirkungen. Wir werden einige erwähnen. Erstens, der Iman wird schwach. Und so viel Sünden begeht und auf seine Sünden beharrt und nicht bereut, kann es passieren, dass der Iman verschwindet. Wa'iyadu billah. Weil wir glauben daran, dass der Iman I'tiqad, das ist Glaube ist, Qawl und Amal ist, Aussage und Tat, yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'asi. Der Iman steigt durch die Gehorsamkeit Allahs gegenüber und er sinkt durch die Sünden gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und darin ist eine Einstimmigkeit der Gelehrten von Sahaba und Tabi'in und Ba'u Tabi'in bei Ahlus Sunnah wal Jama'a allgemein. Zweitens, die Sünden führen zur Dunkelheit im Herzen und im Gesicht, sagen die Gelehrten. Drittens, sie sind Grund für Trauer, für Kummer, für Leid, für Schwäche, für Katastrophen. Viertens, du wirst Schwäche haben, gute Taten zu verrichten und vielleicht sogar Schwäche, deine Pflichten zu verrichten, wa'iyadu billah. Auch die Sünden führen dazu, dass du Wissen, was du gelernt hast über den Islam, vergisst oder überhaupt nicht zu dem Wissen gelangst. Wa'iyadu billah. Es führt dazu, dass dein Verständnis verschwindet und du nicht mehr die Wahrheit siehst. Es führt dazu, dass du erniedrigt wirst in Dunya und in Akhira. Es führt dazu, dass Allah zornig auf dich ist. Es führt dazu, also die Sünden, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich hasst, wa'iyadu billah, auf dich zornig ist. Es führt dazu, wenn du so viel Sünden machst, dass du nicht bereust, dass dein Herz verdunkelt wird und dann das Schloss Allah subhanahu wa ta'ala auf dein Herz kommt und du nicht mehr die Wahrheit siehst. Du nicht mehr unterscheidest zwischen gut und schlecht, dir das alles egal ist. Du hast die natürliche Eifersucht verloren, wa'iyadu billah. Es führt dazu, dass du deine Schamhaftigkeit verlierst. Es führt dazu, dass du nicht mehr bereust oder bereuen kannst. Das sind die schlimmsten Fälle, die passieren können, wenn man, barakallahu fikum, Sünden begeht. Sie erniedrigen dich, subhanallah, in Dunya und Akhira. Sie beeinträchtigen deine Würde, sagen die Ulama. Sie führen Tadel herbei von Allah und von seiner Schöpfung. Sie beeinträchtigen den Verstand, Allahu musta'an. Sie trennen dich von Allah, subhanahu wa ta'ala. Sie löschen den Segen aus, den Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat. Dir wird Versorgung verwehrt, wa'iyadu billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Sogar es führt dazu, dass die Menschen dich nicht mehr mögen. Dass sie sich von dir abwenden. Weil wer möchte mit jemandem sein? Wir reden jetzt über die offensichtlichen Sünden. Der zum Beispiel Bier trinkt, der nicht betet. Allahu musta'an. Es führt dazu, dass dein Herz blind wird, wa'iyadu billah. Es führt dazu, dass der Shaitan dein engster Freund wird. Es führt dazu, dass du die Wahrheit nicht mehr hörst, die Wahrheit nicht mehr siehst, die Wahrheit nicht mehr sprechen kannst, wa'iyadu billah. Es führt dazu, dass du das Gute nicht mehr gebietest und das Schlechte nicht mehr verbietest. Allahu musta'an. Es führt dazu, dass du dich selber vergisst, indem du dich nicht mehr darum kümmerst, wie du deine Pflichten vor Allah subhanahu wa ta'ala verrichtest. Es führt dazu, dass du nicht noch mehr gute Taten verrichten kannst. Es führt dazu, dass du den Koran nicht verstehst und ihn auswendig lernen kannst und ebenfalls die Sunna und das Wissen. Es führt dazu, wie einige Gelehrte gesagt haben, mu'ayyadu billah, dass man ein schlechtes Ende hat. Stell dir mal vor, Achi, oder auch die dummen Sünden, und dann Allah subhanahu wa ta'ala nimmt deine Seele in diesem Moment. Und das Allerschlimmste, wa'iyadu billah, ist, wenn man auf die Sünden beharrt und nicht bereut. Es kann passieren, dass man den Islam verlässt und auf den Unglauben stirbt, wa'iyadu billah, und ewig in die Hölle kommt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch davor bewahren. Möge Allah azza wa jalla uns unsere Sünden alle vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden in gute Taten umwandeln und uns nicht bloßstellen in Dunya und in Akhira. Subhanallah. Es gibt sehr, sehr viele, barakallahu fikum, Auswirkungen der Sünden. Es führt sogar dazu, dass Hass in den Herzen der Schöpfung entwickelt wird für den Sünder, der Allah subhanahu wa ta'ala nicht gehorsam ist. Und das Gegenteil ist, wenn man gehorsam ist. Es führt dazu, dass dein Iman stark wird, Licht im Herzen und Licht im Gesicht und so weiter. Das waren einige Beispiele in Bezug auf die Sünden. Ich wollte das inshallah ta'ala kurz fassen. Welche Arten von Sünden gibt es? Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sagt: "Al-dhunubu tanqasimu ila sagha'ir wa kaba'ir bi nass al-Qur'an wa sunnah wa ijma' as-salaf wa bil-i'tibar." Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sagte: "Die Sünden teilen sich in große und kleine durch die Beweise aus dem Koran, der Sunna und den Ijma' der Salaf und durch die Betrachtung." Das sagt er in Madariju Salikin. Ahlus Sunna wal Jama'a sagt, es gibt zwei Arten von den Sünden. Einmal gibt es die großen Sünden und einmal gibt es die kleinen Sünden. Und die großen Sünden teilen sich wiederum in zwei Arten. Nämlich die großen Sünden, wenn man sie begeht, bleibt man Muslim, solange man sie nicht als halal sieht. Das ist genauso auch bei den Kleinen. Und dann gibt es große Sünden. Wenn man sie begeht, ist man raus aus dem Islam. Die großen Sünden, wenn man sie begeht und sie nicht halal erklärt für erlaubt, sind folgende. Als Beispiel: Ehebruch, Alkohol trinken, klauen. Nein. Als Beispiel. Und die Sünden, die man begeht, von den Großen, die aus dem Islam führen, sind folgende. Als Beispiel, indem man den großen Schirk macht, indem man zum Beispiel sich niederwerft vor einen anderen neben Allah. Dass man zum Beispiel schlachtet für einen anderen neben Allah. Dass man beispielsweise wa'iyadu billah mit den Kuffar gegen die Muslime arbeitet. Darin ist eine Einstimmigkeit aller Gelehrten des Islams, dass man, barakallahu fikum, sich über den Islam lustig macht oder Allah oder sein Gesandten oder den Islam beschimpft, wa'iyadu billah, oder sich über Allah und seinen Gesandten oder den Islam lustig macht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch bewahren. Das sind einige Beispiele gewesen. Na'am. Wo ist der Beweis, dass es große und kleine Sünden gibt? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. Das heißt ungefähr, diejenigen, die schwerwiegenden Sünden, Al-Kabair, يعني die großen Sünden, und Abscheulichkeiten meiden, außer leichte Verfehlungen. Diese leichte Verfehlungen sind die kleinen Sünden. Hier hat Allah einen Unterschied gemacht zwischen den großen und den kleinen Sünden, wie es in Surat al-Najm, Vers 32 heißt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Nisa: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Wenn ihr die großen Sünden, also Al-Kabair, die schwerwiegenden Dinge meidet, die euch verboten sind, tilgen wir euch eure bösen Taten und gewähren euch auf eine ehrenvolle Weise Eingang, gemeint in den Paradiesgarten. Surat An-Nisa, Vers 31. Abu Huraira überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: As-salawatul khams, die fünf Gebete, und die Jum'ah ila Jum'ah, also die Jum'ah zur Jum'ah, wa Ramadan ila Ramadan, und der Ramadan zum Ramadan. Mukaffiratum ma bainahun. Sie tilgen das, was dazwischen ist. Also Allah vergibt das an kleinen Sünden, was man gemacht hat. إِذَا اجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرِ, wenn die großen Sünden unterlassen werden, bei Muslim überliefert. So haben wir gelernt, es gibt zwei Arten von Sünden, es gibt große und kleine, und es gibt bei den großen wiederum zwei Arten Sünden, die, wenn man sie begeht, im Islam bleibt, und Sünden, wenn man sie begeht, aus dem Islam austritt. Und die kleinen Sünden, barakallahu fikum, bleibt man im Islam. Genauso die großen Sünden, die nicht aus dem Islam führen. Mit der Bedingung, man erklärt diese Sünden nicht als halal. Und die Sünden sind unterschiedlich schwer, ohne Zweifel. Von den kleinen und den großen. Na, was wir heute noch lernen, sind zwei Dinge. Wie unterscheidet man zwischen den großen und den kleinen Sünden? Was ist der Unterschied? Wie kann man das erkennen? Die Gelehrten sagen, wie Abdullah ibn Abbas und Imam Ahmad und andere: Die kleinen Sünden haben keine klare, angedrohte Strafe in der Dunya und in der Akhira. Also, wenn man im Koran und Sunna forscht, gibt es keine klare Androhung in Dunya und in Akhira, welche Strafe sie erwartet. Die großen Sünden, sagen die Gelehrten, erkennst du folgend: Durch einen Fluch, yani wenn du das und das machst, dann verflucht dich Allah und sein Gesandter oder Allah oder sein Gesandter. Zweitens, der Zorn Allahs ist erwähnt, wenn man diese folgende Tat begeht. Drittens, das Höllenfeuer wird einem angedroht oder eine Strafe im Höllenfeuer. Viertens, eine Hajj-Strafe, zum Beispiel für Ehebruch, für Diebstahl und. Es gibt genaue Strafen, die festgesetzt worden sind von Allah. Dadurch erkennt man, dass es eine große Sünde ist. Oder Allah und sein Gesandter sagen: Wer diese und jene Sünde macht, kommt nicht ins Paradies. Wie zum Beispiel der große Schirk, wenn man so stirbt. Oder man wird nicht das Paradies riechen. Oder derjenige, der das tut oder diese Tat tut, ist ein Sünder oder gehört nicht von uns. Das sagen die Gelehrten des Islams, dass man so die großen Sünden erkennen kann. Nein. Die letzte Sache ist, barakallahu fikum, wie viele Sünden gibt es? Es wurde überliefert, dass Abdullah ibn Abbas sagt, sie sind nah an 77, circa. Und Imam al-Dhahabi, rahimahullahu ta'ala, schrieb ein Buch über die Sünden und sagte: Wallahi, Abdullah ibn Abbas hatte recht. Sie sind circa 77 Sünden. Und dann erwähnt er diese Sünden. Alhamdulillah. Wir haben heute gelernt, was ist die Taube, was ist Al-Istighfar und dass wir mindestens 100 Mal Taube und Istighfar machen sollen. Und indem man sagt, Astaghfirullah wa atubu ilay und die Bedingungen erfüllt. Wir haben die Auswirkungen der Sünden gelernt. Wir haben gelernt, welche Arten von Sünden es gibt. Wir haben gelernt, wie man unterscheiden kann zwischen den großen und den kleinen Sünden durch die Aussagen der Gelehrten. Und hier ist noch ein sehr wichtiger Nutzen. Die Gelehrten des Islams sagen, das Beharren auf den kleinen Sünden wird eine große Sünde. Jeder, der beharrt auf eine kleine Sünde, sie geht in eine große Sünde über, durch das Beharren. Nein, wir haben gelernt, wie viele Sünden es ungefähr gibt. Und wir werden nächstes Mal inshallah ta'ala beginnen mit den Überlieferungen, die uns die Vergebung und Verzeihung und Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala erlangen lassen. Inshallah ta'ala möge Allah mir und euch den Erfolg dazu schenken. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.